durchdacht die halbe Nacht. Habe keine Ruhe gefunden, über Stunden mich geschunden. Mit bitterem Gedankengut, mit Angst und Wut und Seelenblut. Bin zu keinem Schluss gekommen, war benommen, so verschwommen. Leben wollen, leben lassen, leben. Sie fehlten, doch mich quälten, weil sie wählten, sich in mir zurückzuziehen, zu entfliehen. Doch sie schrien, so unbefriedigt wie ich war, so lag ich da mir selbst zu nah. Leben wollen, leben lassen, leben. Sie, es ist nur die Melancholie. Leben.